Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist der Philipp und ich begrüße euch zur 0. Episode von Studentenfutter. Ja, ich bin allgemein bekannt im Internet unter dem Pseudonym Ficor, was sich aus meinem Vornamen und Nachnamen so etwas zusammensetzt. Dazu brauche ich eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Und ich bin Student. Ich werde ab dem 10.10. Mathematik und Informatik auf Lehramt studieren. Und zudem jetzt ab heute Podcaster, Hobby-Podcaster, zusammen mit dem Mike. Das ist ein guter Freund von mir, der ist leider heute nicht da, der ist verhindert, direkt zur 0. Episode, sowas aber auch. Ja, wir wollen diesen Podcast zusammen machen, in dem es allgemein eigentlich erstmal ums Studium gehen soll. Das heißt, wie sind wir auf unsere Studiumfächer gekommen? Gewisse spezielle Wochen, wie zum Beispiel nächste Woche wird wahrscheinlich der erste Woche Podcast rauskommen, also diese erste Woche im Studium, die jeder Student hatte, wahrscheinlich, über die Klausuren, über vielleicht auch mal fachspezifische Sachen, die oder Lerngruppen, wie organisiert man am besten sein Studium, und zwar aus der Erfahrung raus, die wir machen. Wie gesagt, wir sind Erstsemestler, wir beide, und wir wollen einfach mal unser komplettes Studiumleben in diesem Podcast praktisch festhalten, vielleicht Tipps in die Nachwelt geben, wenn wir Sachen gut gemacht haben oder Sachen schlecht gemacht haben, die man besser machen kann. Ja, hier werdet ihr also praktisch einfach alles erstmal rund ums Studium. Nun sind wir natürlich Studenten wie jeder andere auch und Studenten wie jeder andere auch haben auch mal genug vom Studium und wollen sich um Hobbys kümmern, über, das kann Gaming sein, Serien gucken, Filme gucken, wie gesagt, Hobbys ausführen, und da seid dann auch in gewisser Weise ihr gefragt. Also auch solche Sachen wollen wir im Podcast besprechen. Da seid ihr insoweit gefragt, ihr könnt bei diesem Podcast teilnehmen. Dazu müsst ihr nur auf unsere Webseite gehen, das ist www.studentenfutter84.com/wordpress, ein sehr komplizierter Link, den findet ihr auch auf den verschiedensten sozialen Plattformen. Wir haben einmal Twitter, einfach Studentenfutter, ja, beziehungsweise auch ich habe Twitter an Ficor-live. Und ja, das ist halt auch zum Beispiel, sowas kann sein, ich streame auf Twitch und sowas kann auch mal Thema werden. Also wenn ihr das vorschlagt, beziehungsweise wenn wir ein Thema vorschlagen und wir darüber reden wollen, dann tun wir das einfach. Und ihr seid herzlich dazu eingeladen, uns mögliche Themen zu schicken und dann auch gerne dabei zu sein. Es gibt gewisse Voraussetzungen, das erfahrt ihr aber alles auf der Webseite, dazu möchte ich eigentlich gar nicht mehr sagen. Das ist praktisch eure Möglichkeit, auch mal Podcaster zu sein, Hobby-Podcaster zu sein. Zudem haben wir einen Kontakt, der nennt sich feedback@ficor.de. Warum @ficor und nicht @studentenfutter? Ganz einfach, diese E-Mail-Adresse hatte ich schon vorher eingerichtet für Twitch. Und meine praktisch andere Internetidentität, warum ich diesen Namen nutze. Und ich wurde vor wenigen Wochen noch von 1&1 angerufen und gefragt, ey, möchtest du nicht ein etwas größeres Paket zum minimalen Aufpreis haben? Das hat viel, viel mehr. Da kannst du noch einen Webspace einrichten, 3 E-Mail-Adressen. Und ich so, nee, ich brauche nur die eine. Und eine Woche später stand fest, ey, lass doch Studentenfutter machen. Und ich dachte, ey, fuck, hätte ich jetzt mal diese eine E-Mail-Adresse. Aber so ist das Leben. Und auch da, vielleicht können wir hier schon mal den ersten Tipp, nehmt euch immer das minimal teure, etwas größere Paket, anstatt das, was einfach perfekt auf eure aktuellen Bedürfnisse passt. Man möchte immer mal irgendwann aufrüsten. So, also wie viele Folgen pro Woche, Monat, Tag, Stunde, Jahrhundert, Jahrzehnt kommen werden, wissen wir jetzt gerade noch nicht. Das wird so ein bisschen auch von unserem Studium abhängen. Haben wir jetzt gerade Semesterferien, werden wir wahrscheinlich den ein oder anderen Podcast mehr machen. Ja, mehr Themen besprechen, mehr privat, also mehr Hobby-Themen und sowas besprechen. Während wir während der übelsten Klausurphase wahrscheinlich eher weniger machen werden, okay? Und dann eher studentenbezogen, studiumsbezogen Sachen machen werden. Also ihr seid herzlich eingeladen, auf die Internetseite zu gehen, alles mögliche einzutippen, uns auch gerne Feedback zu schreiben an die E-Mail-Adresse, wie gesagt, feedback@phikor.de. Wie ihr das ganze Format denn findet, wie ihr es später findet, was wir besser machen können, was wir schlechter machen müssen, können, sollten, was weiß ich. Und dann ist das zwar eine sehr kurze Folge, für die ich mich entschuldigen möchte, aber wie gesagt, man müsste ja auch mal irgendwie mitteilen, was ist denn Studentenfutter überhaupt? Und das ist Studentenfutter. Alles rund ums Studium und darüber hinaus. Studentenfutter ist von Studenten, für Studenten und alle anderen, die es interessiert. Ich hoffe, ihr habt gefallen an dem Format und würde mich freuen, wenn ihr das Ganze auf iTunes abonnieren würdet. Ich weiß nicht, wie das funktioniert auf iTunes oder in eurem Podcatcher. Ich benutze persönlich Podcast Addict. Als kleinen Vorschlag, falls ihr das über die Webseite hört, da kann man das einfach übers Mobiltelefon hören. Wenn ihr uns da abonnieren würdet und vielleicht auch die eine oder andere Bewertung da lassen würdet. Jetzt noch nicht, wenn dann später Folgen raus sind. Weil jetzt das Bewerten ist ja schwachsinnig, ja. Das ist ja eine 6-Minuten-Folge, 7-Minuten-Folge muss man nicht bewerten. Und dann würde ich mich schon verabschieden. Dann sage ich guten Morgen. Das ist auch so ein kleines Ding von mir. Also nicht wundern, das werdet ihr noch sehr, sehr häufig hören. Euer Figur, ich bin raus. Tschüss.